नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जा चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरिसदम्मसारथि सत्ता देव मनुषानां बुधो भगवा ती स्वाखातो भगवता धम्मो संदितिको अकालिको ऐहिपासिको ओपनायिको पाच्छत्तं वेदितंबो विनुहि ती सुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसंगो यदिदां चत्तारि पुरिसयुगानि अर्थपुरिसपुगला ऐसे भगवतो सावकसंगो आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसा तेवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा चम्पितत्तं वा लोमहंसो नहि सतीति। So, diese Woche, die meisten von uns hier, wir haben uns beschäftigt mit Entwicklung der Konzentration, was die Voraussetzung ist, für, dass man sieht die Sachen, wie sie wirklich sind. Und sehen die Sachen, wie sie wirklich sind, ist dann sehen die Elemente von unserer Erfahrung und sehen dann die Zusammenhänge zwischen den Elementen von unserer Erfahrung. Diese Zusammenhänge dann ist nichts anderes als die bedingte Entstehung. Indem man die bedingte Entstehung sieht, sieht man die Vergänglichkeit, sieht man Leiden von Vergänglichkeit und sieht man auch dann die selbstlose Natur von allen Phänomenen, die in diesem Prozess von Vergänglichkeit oder dem Prozess von Vergänglichkeit unterworfen sind. Was ist dem Prozess von Vergänglichkeit unterworfen? Es ist nämlich nichts anderes als unser Geist, das an Körper gebunden ist und die Körperlichkeit. Geist und Körperlichkeit, nämlich so die buddhistische Lehre, wenn man sie richtig verstehen möchte, ist alles, was wir in dieser Welt erfahren können, indem Körperlichkeit von unser Körper und Körperlichkeit von der Welt draußen haben dieselben Bestandteile. Also alles, was wir erfahren in der Welt, ist Körperlichkeit und Geistlichkeit, ob man so sagen kann. Und in Diese Sachen sind ein Prozess und dieser Prozess ist, solange Vergänglichkeit da ist, ein ewiger Wechsel. Wenn man das sieht, sieht man die Sachen, wie sie sind. Und die buddhistische Lehre behauptet, erst muss man sehen die Sachen, wie sie wirklich sind, damit man sehen kann auch die andere Dimension, die Dimension von Freiheit. Die Dimension von Freiheit kommt eben durch Wissen und nicht durch Nichtwissen kommen die Fesseln. Die uns sozusagen in der Welt von Leiden, die unsere Präsenz in der Welt von Leiden verursachen. Der buddhistische Lehre nach, wenn man die bedingt, wir haben in diesen Tagen auch erklärt, wie im Buddhismus, es gibt so viele verschiedene Auffassungen in den verschiedenen Schulen von Buddhismus, von der Lehre von bedingten Entstehung. Wenn man Weisheit hat, natürlich, alle diese Auffassungen ergänzen sich, wo ergänzen sich? In dem Hauptkonzept von buddhistischer Philosophie und von buddhistischer Weltanschauung, das Konzept von Leerheit, Shunyata. Die Welt zu verstehen und uns selbst zu verstehen, bedeutet die Leerheit von den Phänomenen, die wir in der Welt und in sich selbst erfahren, zu verstehen. Der in Suttanipata, der Buddha, gibt den weisen Mogaraja Anweisungen Sunyam Loka Avekasa Mogaraja Sada Sato Evam Lokam Avekantam Machu Raja Napasati. Er sagt, du Mogaraja, sieh die Welt als Leerheit. Wenn du die Welt als Leerheit sehen wirst, der König von Tod sieht dich nicht, dann bist du von Leiden befreit. Jetzt bei uns in westlichen Kulturkreis Leerheit ist meistens mit, wenn man von Leerheit hört, denkt man an etwas Negatives. Man denkt, ich bin leer, ich fühle mich so leer, ich fühle mich so bedrückt, ich habe so Leerheit heißt, dass etwas da fehlt. Das ist der Eindruck, dass einer, der in unserem Kulturkreis erzogen ist, bekommt, wenn man hört, dass jemand leer ist, oder dass die Welt leer ist. Man denkt, ah ja, das ist sehr bedrückt, sehr bedrückend. Naja, mach dir keine Sorgen, du Alte schon. Aber in der Tat, die Leerheit ist nichts anderes, wenn man das richtig versteht, als die Fülle von allen Phänomenen. Die können zu Fülle kommen, nur eben durch diese Erfahrung von Leerheit. Damit man das versteht, eben muss man etwas von bedingten Entstehung verstehen, was der Buddha lehrt, die wahre Natur der Welt und von uns selbst ist. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir die Lehre von Buddha und wir kennen dann alle verschiedenen Auffassungen von bedingten Entstehung, die wir hier zusammengefasst haben, als eine Ganze verstehen. Die alle ergänzen sich in diese Grundauffassung von Leerheit. Leerheit ist die Fülle. Und die Welt und wir selbst sind voll. Nur wir sehen es nicht, eben indem etwas da fehlt. Nicht die Leerheit, das Gegenteil von Leerheit. Diese Leerheit ist immer da. Diese Leerheit sind wir selbst und ist die Welt. Aber indem wir das nicht verstehen, sind wir immer mit Leiden konfrontiert. Körperliche Leiden haben wir sowieso schon. Aber geistliche Leiden eben lässt sich vermeiden, wenn man tief diese Lehre von Leerheit durchgedrängt hat und versteht. Was sind die Voraussetzungen, dass man diese Leerheit unmittelbar erfährt? Der erste Schritt ist, den Geist zu konzentrieren. Deswegen haben wir in dieser Woche systematisch erklärt, die Wissenschaft von Shamatha. Nur wenn der Geist konzentriert ist, kann er zur Ruhe kommen. Und wenn der Geist in der Ruhe ist, dann kann er die Fähigkeit entwickeln, die Sachen sehen, wie sie sind. Eben die Leerheit. Also, wenn man die Leerheit verstehen möchte. Und die Leerheit ist keine Theorie, so der Buddha lehrt. Die Leerheit ist, ob wir uns das wünschen oder nicht, ist, wie die Sachen sind in der Welt, ist auch die Voraussetzung, dass wir die Sachen, wie sie sind in der Welt, wahrnehmen. Eben die Sachen in der Welt ist nichts anderes als Prozesse. Und die Prozesse setzen fort, dass in diesen Prozessen kein Substanz. Existiert. Nur dann können Prozesse Prozesse werden. Heutzutage die Wissenschaft kommt näher zu dieser Auffassung, aber diese Auffassung, so die Lehre von Buddha, soll unser Dasein transformieren. Und von Theorien wird nicht unser Dasein transformiert. Wir müssen es unmittelbar erfahren. Und damit man es unmittelbar erfährt, wie die Sachen wirklich sind, in uns selbst und in der Welt, muss man unbedingt lernen, den Geist zu sammeln. Nach der buddhistischen Lehre, egal welche Schule, alle unsere unheilsame Zustände des Geistes sind mit Affengeist, zerstreuten Geist verbunden. Solange der Geist konzentriert ist und Objekt der Konzentration ein passendes Objekt ist, das nicht Befleckungen des Geistes verursacht, hat der Geist Ruhe, er hat keine Probleme. Die Probleme kommen, wenn der Geist zerstreut sie ist. Wenn der Geist Ruhe hat, hat er auch die Fähigkeit, öffnet er sich zu dieser Dimension von der Welt und von sich selbst als Prozesse, Prozessen. Alles, was da ist, sind nur Prozesse. Und die Prozesse, damit sie existieren, eben sie existieren kennen, so die Buddha-Lehre, indem es kein Schaffer da ist, kein Macher von den Prozessen. Weil in den Prozessen finden wir immer mehrere Ursachen zusammen. Und wenn diese Ursachen zusammenkommen, die Ursachen dann betätigen Wirkung. So, dieser Zustand von Relativität ist nichts, das wir erleben. Zustand von den Prozessen im Geist und im Körper ist Zustand von Ursachen und Wirkung. Damit man es versteht, muss man Nummer eins, lernen, den Geist zu sammeln. Nummer zwei, anwenden diesen gesammelten Geist. an die Analyse von den Bestandteilen von unserer Erfahrung. Die Bestandteile von unseren Erfahrungen lassen sich zusammenfassen als Körperlichkeit und Geistlichkeit. Und Körperlichkeit hat viele, viele Elemente. So Erde-Element, Wasser-Element, Feuer-Element, Wind-Element, Farbe, Geruch, Geschmack, Schal und so weiter. Also viele Elemente von Körperlichkeit können nicht von einer Ursache bedingt werden. Sie sind bedingt von vielen Ursachen. Wenn wir dann unseren Geist analysieren mit Konzentration, der an diesen Körper gebunden ist, erst versteht man den Körper, in dem die Vergänglichkeit des Körpers ist das, was sich am leichtesten bestimmen lässt. Wir alle wissen, dass wir nicht mehr sind, was wir früher waren, und es ist sehr leicht zu vermuten, dass auch wir nicht werden, was wir jetzt sind. Wenn wir nicht jetzt sind, was wir waren, und wir nicht werden, was wir jetzt sind, was heißt das? Dass unser Körper ist nur ein Prozess, in dem in der Tat die Bestandteile ändern sich in jedem Augenblick. Das kann man nur sehen, wenn man Konzentration hat. Wenn man Konzentration hat und den Körper betrachtet, findet man, dass wo man Druck fühlt, ein Moment, im nächsten Moment wird man Härte fühlen, im nächsten Moment Wärme. Und alle diese Sachen, die halten zusammen. Die ändert sich, diese Wahrnehmungen ändert sich in jedem Augenblick. Der Buddha sagt in Samanya Sutta und auch anderswo, dass wenn man so denn die Vergänglichkeit des Körpers sieht, sieht man dann auch die Vergänglichkeit des Geistes, so wie wenn man ein rotes Faden durch ein Glas oder Kristall, den man durchgebohrt hat, zieht, sieht man so klar rote Faden ohne Hindernisse. Dieser Geist, das mit Körper verbunden ist, ist in der Tat noch vergänglicher als der Körper. nach der Lehre von Theravada, ich werde das nicht jetzt in Tiefe behandeln, das wäre sehr kompliziert. Die Vergänglichkeit von dem Körper ist siebenmal langsamer als die Vergänglichkeit von dem Geist. Deswegen können wir gegenwärtige Objekte erfahren. In dem Geist ist nur ein Prozess. Und Prozess von vergänglichen Sinnenobjekte eben dauert 17 Augenblicke. In jedem Augenblick der Geist vergeht, sobald er entsteht. Also, dieser Geist, dass wir in Nidana Samyutta, der Buddha sagt, einer, der nicht unmittelbar die wahre Natur der Welt verstanden hat, die Leerheit durchgedrängt hat, er kann nicht gleich die Vergänglichkeit und Leiden, die Vergänglichkeit des Geistes verstehen. Er muss mit dem Körper anfangen. Wenn man sieht die Vergänglichkeit des Körpers, wird man auch imstande zu lernen, die Vergänglichkeit des Geistes, das nur erscheint und vergeht in Geistesprozessen. Das ist, wie wir die Welt wahrnehmen, durch Geistesprozesse. Geistesprozesse durch den Geist, das an Körper verbunden ist. Das soll dann zweiter Schritt sein, damit man die Leerheit versteht. Die Leerheit als Voraussetzung, dass diese Prozesse stattfinden, indem Körperlichkeit ist nicht eine Körperlichkeit, sondern Körperlichkeit ist viele Teile zusammen. Jeder Teil von Körperlichkeit hat andere Funktion, so wie Erde. Durch Erde-Element erfahren wir die Härte und die Weichheit. Durch Wasser-Element erfahren wir Fließen und Zusammenhalten. Durch Feuer-Element erfahren wir Temperatur. Durch Wind-Element erfahren wir Druck und Stützen in dem Körper. Die Körperlichkeit ist nicht ein Element, es sind viele Elemente, viele Wahrnehmungen, viele Gefühle. Und jeder von den Elementen von Körperlichkeit hat andere Funktionen. Genauso ist es mit unserem Geist. Dieser Geist ist keineswegs ein Ding. Dieser Geist sind viele, viele Dinge von vielen, vielen Dingen zusammengesetzt. Und jeder von den Dingen hat eigene Funktion. Wenn der Geist da ist, kommt Gefühl, Funktion von Gefühl ist Empfang von dem Objekt. Wenn Geist kommt, kommt Wahrnehmung, Funktion von Wahrnehmung ist Zeichen von dem Objekt zu fassen. Kommt Aufmerksamkeit, Funktion von Aufmerksamkeit ist den Geist zu steuern. Kommt Wille, Funktion der Wille ist den Geist zu dem Objekt bringen. So viele, viele Faktoren des Geistes kommen immer zusammen mit dem Geist und jeder hat andere Funktion. Dann warum sehen wir nicht, dass dieser Geist und dieser Körper nur Vergänglichkeit ist? Indem wir sehen diese Körper und diesen Geist als eine Kontinuität. Aber es ist nicht eine Kontinuität von einem Ding, es ist Kontinuität von vielen, vielen Dingen zusammen, die alle andere Funktionen haben, sich anderes manifestieren und kommen zustande durch andere Bedingungen. Also, dieser Geist ist auch nicht Einheit und Körper, aber es ist auch nicht Verschiedenheit. Wir sind im nächsten Moment von Körper und Geist, wir sind nicht dasselbe, aber wir sind auch nicht vollkommen anders. Das ist die Natur von bedingten Entstehung. Die Natur von Leerheit. Keine Einheit, auch keine Verschiedenheit. Kein Existenz im Sinne von Substanz, aber auch kein Nicht-Existenz. Damit man das versteht, muss man die bedingte Entstehung verstehen. Die bedingte Entstehung eben ist die Natur der Welt und die Natur von uns selbst. Und in dieser Natur, auch wenn wir lange, lange suchen, wir finden keine Substanz, das steht. Bitte versuchen Sie, tichtig zu untersuchen. Dafür braucht man einen gesammelten Geist. Dann, warum sehen wir nicht Vergänglichkeit, haben wir schon gesagt. Wir sehen nicht Vergänglichkeit, indem wir in dieser Kontinuität eine Einheit sehen, nicht. Warum sehen wir nicht dass diese Vergänglichkeit, dass alles ist, was wir in der Welt erfahren, ist mit Leiden verbunden. Die buddhistischen Schriften erklären, indem wir immer unsere Körperstellung wechseln. Das haben sie in der Meditation bestimmt erfahren. Auch wenn sie sehr gut Yoga lernen, Yoga bemeistert haben, Meditation bemeistert haben, werden sie nicht länger als ein paar Tage sitzen können. Jetzt, einige von uns haben Schwierigkeiten, eine halbe Stunde, eine Stunde zu sitzen. Die Tatsache, dass diese Körper immer von Vergänglichkeit bedrückt ist und dadurch auch der Geist, das an Körper gebunden ist, ist, dass wir immer die Körperstellungen wechseln. Wenn wir sie nicht wechseln, versuchen sie dann den Geist noch in Ruhe lassen. Wenn sie das kennen, sind sie gute Yogis. Aber das dauert eine Weile. Also die Tatsache, dass dieser Körper immer bedrückt ist, ist, wir sehen es nicht klar, indem wir immer unsere Körperstellungen ändern. Und der Geist, der an Körper gebunden ist, wird dadurch auch bedrückt. Und warum sehen wir nicht, dass alles, was wir sind, diese Prozesse von Körperlichkeit und Geistlichkeit, sind vollkommen ichlos? In Kanda Samyutta, der Buddha lehrt, dass wir sind von dem Körper gefressen. Kajami. Wir sind von dem Körper gefressen, deswegen er ratet seine Schüler, auch in Radha Samyutta, was dir nicht gehört, loslassen. In Radha Samyutta sogar der Buddha sagt, die Körperlichkeit in kleine Stücke alles brechen. Was dir nicht gehört, loslassen. Dieser Geist, das durch Körper bedrückt wird, auch loslassen. Warum wird er durch den Körper bedrückt? Indem er empfängt den Körper und dieser Empfang ist auch immer mit Wechsel verbunden. Indem man ein angenehmes Gefühl hat, kann man nicht ein unangenehmes Gefühl haben. Wenn man ein unangenehmes Gefühl hat, kann man nicht ein angenehmes Gefühl haben. Der Körper ist ein ewiger Wechsel und die Gefühle, die Körper empfangen, sind auch ein Prozess von Wechsel. Ob wir uns das wünschen oder nicht, so wird es sein, so war es. Denn so ist es jetzt, indem wir sitzen, manchmal empfinden wir angenehme Gefühle, manchmal unangenehme Gefühle, immer wechselt. Das haben die Meditierenden bestimmt sehr gut erfahren können. Dann die Wahrnehmungen auch wechseln und unsere Absichten, unsere Wille auch wechselt und der Geist ist da, indem er vier Stütze hat. Ohne diese vier Stützen in dieser Welt gibt es keinen Geist. Welche Stütze? Körper, Gefühl, Wahrnehmung und Wille und mit Wille verbundene Geistesfaktoren sowie Aufmerksamkeit und so weiter. Also, was erfahren wir da? Ist ein Wechsel. Und warum sehen wir nicht den nicht persönlichen Charakter von diesem Wechsel? Eben indem wir eine Kontinuität glauben, die bleibt. Indem wir nicht sehen in dieser Kontinuität die verschiedenen Faktoren, die die Kontinuität zusammensetzen und nicht sehen, dass sie alle andere Funktionen haben. Wenn wir das sehen, wir können nicht mehr an ein Ich in diesen Prozessen glauben. Dann sehen wir sich selbst und die Welt ohne Ich. Die Welt und wir selbst ohne Ich ist eben die Leerheit. Das heißt nichts anderes als diese Welt, dieses Subjekt und dieses Objekt uns nicht gehört. Nur dann kann es voll sein. Wenn wir uns vorstellen, dass es uns gehört, kann es nie voll sein. Wenn es voll ist, ist man erfüllt und findet man Ruhe. Wenn es nicht voll ist, wird man immer etwas suchen. Und Suche wird in Mahanidana Sutta, das eben die bedingte Entstehung erklärt, die Folge von Durst. Durst, indem man nicht erfüllt ist, mit dieser Fülle von Selbstlosigkeit, Fülle von Leerheit. Wenn man etwas sucht, so erklärt der Buddha, wird man etwas schon finden müssen. Wenn man nicht sucht, wird man nicht was finden. Aber das, was man findet, indem man sucht auf Grundlage von Durst, wird bestimmt etwas Beständiges, etwas Festes. Und drauf wird man dann anhängen. Wird man dann weiter sammeln. Indem man anhängt, wird man weiter sammeln. Wenn man weiter sammelt, kommt was? Kommt Selbstsucht. Wenn Selbstsucht da ist, wird man das, was man hat und was man festhält, schützen müssen. Und so, Buddha erklärt, kommen alle Streiten in der Welt zustande, alle Streitigkeiten, alle Kriege, alle Konflikte. Und alle Leiden, das wir in der Welt erfahren. Warum ist es so? Wird man schützen, das, was man nicht gehört, ohne Selbstsucht? Das ist nicht möglich. Wird man Selbstsucht sagen, ohne dass man die Sachen sammelt? Das ist nicht möglich. Will man nicht die Sachen sammeln, wenn man nicht an die Sachen anhaftet? Das ist auch nicht möglich. Will man nicht an die Sachen anhaften, wenn man nicht die Vinicaya, die Entscheidung getroffen hat, auf Grundlage von etwas zu sich nehmen, das ist auch nicht möglich. Und wird man nicht etwas zu sich nehmen, wenn man das nicht gesucht hat, das ist auch nicht möglich. So entfaltet es sich. Die Welt auf Grundlage von Durst, indem man keine Fülle in der Welt findet, in der Leerheit, was die Fülle der Sachen ist. Man muss viel meditieren, damit man es klar sieht. Also, diese Welt der buddhistischen Lehre nach die Auffassung von etwas Festes in uns selbst und in der Welt die Ursache ist nichts anderes als Durst, indem wir keine Fülle in sich selbst finden. Dann wovon kommt Durst? Muss man untersuchen. Die Buddha-Lehre behauptet, und jeder soll das in sich selbst erfahren, nur dann wird man es wirklich glauben können. Dieser Durst, das den Eindruck macht, dass wir selbst etwas Festes sind und die Welt auch etwas Festes ist. Dieser Durst kommt, ist bedingt durch Vedana, durch Gefühl. Wir, die Wesen, betrachten das Gefühl als etwas Wesentliches, als was mir gehört, das bin ich. Aber wieder die Buddha-Lehre erklärt, Gefühl ist eben bedingt von Berührung, ohne Berührung kein Gefühl. Und unsere Eindruck von Festigkeit in sich selbst und Festigkeit in der Welt ist eben durch Berührung und Gefühl bedingt, die dann Durst verursachen, das sich durch Suche manifestiert, wie wir erklärt haben. Dann kommt Anhaften, indem man durstet, wird man anhaften. Indem man anhaftet, wird man neue Karma erzeugen. Und Karma führt zu Geburt, und Geburt führt zu Tod. Und Tod ist immer mit Leiden verbunden, ob wir uns das wünschen oder nicht. So, wenn kein Geburt da ist, gibt es kein Tod. Wenn kein karmisch bedingte Existenz da ist, gibt es kein Geburt. Wenn karmisch bedingte Existenz nicht da ist, gibt es kein Anhaften. Wenn kein Anhaften da ist, gibt es kein Durst. Wenn kein Durst da ist, gibt es kein Gefühl, das heißt Anhaften, Gefühl, das mit Nichtwissen verbunden ist, Gefühl mit Anhaftung. Was ist Gefühl, das mit Nichtwissen verbunden ist? Gefühl, das mit Nichtwissen verbunden ist, ist Anhaften an das Angenehme. Mit Gewalt wegstoßen, das Unangenehme. Das ist, wie wir gebunden sind an Gefühle. Gefühle und Berührungen. Aber Berührungen wieder sind bedingt. Berührungen sind bedingt durch die Sinnenobjekte. Und die Sinnenobjekte sind wieder bedingt durch Körperlichkeit und Geistigkeit. Und Körperlichkeit und Geistlichkeit ist wieder bedingt durch Geist. Geist bedingt Körperlichkeit und Geistlichkeit. Und Körperlichkeit und Geistlichkeit bedingt den Geist in der Welt. Alles, was wir denken, alles, was lebt, alles, was stirbt, stirbt und lebt und denkt und wahrnimmt in diesem Kreis. Geist bedingt Körperlichkeit und Geistigkeit. Körperlichkeit und Geistlichkeit wieder bedingt den Geist. Aber welchen Geist? Da muss man richtig mit Konzentration und mit Einsicht verstehen. Welchen Geist? Den Geist, der durch Willenformationen bedingt ist. Und wodurch sind die Willenformationen bedingt? Durch Nichtwissen. So ist die Kette von Leiden, von Vergänglichkeit in der Welt, die muss man selbst sehen, selbst erfahren, damit man glaubt, dass die Phänomene in uns selbst und in der Welt, in dem sie bedingt sind, keine Substanz, mit keinen Substanz verbunden werden können. Dann sollte man untersuchen, was ist die Natur von Unwissen? Die Natur von Unwissen ist, so die Lehre von Buddha, dass man nicht sieht die Vergänglichkeit als Vergänglichkeit, das Leiden, das mit Vergänglichkeit verbunden ist, als Leiden. Und das, was mit Leiden verbunden ist, sieht nicht als selbstlos. Deswegen versteht man nicht die vier edle Wahrheiten und die bedingte Entstehung. die vier edle Wahrheiten und die bedingte Entstehung ist Objekt der Weisheit. Und nur Weisheit kann Unwissen beseitigen. Weisheit ist, dass man versteht, dass genauso wie Leiden von durch Ursachen kommt, genauso die Freiheit von Leiden von Ursachen kommt. Das sind die vier edle Wahrheiten. Leiden kommt von Durst. Und Freiheit kommt, Freiheit von Leiden kommt durch den mittleren Weg. Das uns ermöglicht Einsicht in wahre Zustand von der Welt und von uns selbst als Nicht-Existenz, aber auch Nicht-Nicht-Existenz. Nicht-Existenz im Sinne von etwas Dauerhaftes, in dem alle Objekte von unseren Erfahrungen entstehen. Nicht-Existent in dem Sinne, dass alle Objekte von unseren Erfahrungen vergehen, sobald sie entstanden sind. Diese Tatsache kann nur existieren, indem diese Objekte leer sind von jeglicher Substanz. Leer sein von jeglicher Zustand ist auch leer sein von dem Konzept von Existenz und Non-Nicht-Existenz. Also Nichtwissen hat zwei Aspekte, die man sehr klar verstehen sollte in der Meditation. Erster Aspekt ist, dass man sieht nicht die Sachen, wie sie wirklich sind. Und zweiter Aspekt, sogenannte spontane Nichtwissen, dass jeder Wesen, das lebt, solange er nicht volle Erleuchtung erfahren hat, mit sich trägt, das ist, dass man haftet an die Bestandteile von unserer Erfahrung. Sogar der winzigste Organismus haftet an sein Leben, indem er in diesen Prozessen, das unser Leben gestalten, etwas Substanzielles sieht. Sogar die mikroskopische Organismus haben alle, die kleinen Ameisen, Insekten, alle haben diesen Instinkt. Der Buddha sagt im ersten Vers von Udana, dass wenn ich die 10 Richtungen mit meinem Geist durchgedrängt hat, das habe ich nicht gesehen, ein einziges Wesen, das etwas mehr als sich selbst liebt. Wenn man das verstanden hat und gesehen hat, kann man niemanden, kann man nie gewaltig werden. Diese alle Wesen von den einfachsten Organismus haben diese spontane Nichtwissen, indem sie an sich selbst und an die Welt anhaften. Warum machen sie das so? Weil sie nicht die Fülle der Welt in Leerheit verstehen. Das zu verstehen, das ist Privilegium von denjenigen, die Introspektion durch Introspektion die wahre Natur von der Erfahrung durchdringen können. Und diese unmessbare Glück, diese Gelegenheit zu haben, so die Buddha-Lehre, gehört nicht den Insekten, nicht den Tieren und so weiter. Es gehört nur uns, den Menschen und den Göttern. Aber die Götter, indem sie so ein gutes Leben führen und erfahren nicht genug von der Vergänglichkeit, muss man sie erschüttern, so wie der gute Moggallana gemacht hat, damit sie etwas von der Vergänglichkeit verstehen. Also beste Zustand, Vergänglichkeit zu verstehen, gehört uns, den Menschen, indem wir fast gleiche Anteil an Freude und Leiden haben. So, wir haben von Nichtwissen gesprochen. Nichtwissen, indem wir nicht wissen, müssen wir unbedingt nicht wissen, die volle, dass sich in der Leerheit befindet. Wir müssen unbedingt etwas tun. Schade. Da haben wir was verpasst. Wenn wir etwas unbedingt tun müssen, und das ist unser Schicksal, was kommt? Kommt diese an an Nichtwissen gebundene, von Nichtwissen produzierte Bewusstsein. Und die Welt entfaltet sich von diesem Bewusstsein. Alles, was wir in der Welt erfahren, eben ist von Bewusstsein entfaltet und wieder entfaltet die Bewusstsein. Also, wenn wir gute Taten machen, haben wir heilsame Bewusstsein. Wenn wir schlechte Taten machen, haben wir unheilsame Bewusstsein. Wenn wir heilsame Bewusstsein haben, das ist auch bedingte Entstehung, eher oder später erfahren wir was Angenehmes. Wenn wir unheilsame Bewusstsein haben, eher oder später erfahren wir was Unangenehmes. Und wie erfahren wir das? Indem Bewusstsein sich entwickelt in Körperlichkeit und Geistlichkeit. Und Geistlichkeit und Körperlichkeit wieder entwickelt Bewusstsein. Geistlichkeit und Körperlichkeit, wenn sie zusammen sind, entwickeln sich in Mutterleib schon, in die sechs Sinnen, also fünf Sinnen, sechste Sinne, Geist ist schon da. Wenn sie entwickelt sind, die Sinnen, dann berühren wir die Welt, wenn sie nicht entwickelt sind, berühren wir sie nicht. Wenn wir die Welt berühren, solange wir es machen mit durch Nichtwissen produzierte Bewusstsein, werden wir an unsere Gefühle anhaften. Wenn wir an unsere Gefühle anhaften, was geschieht? Werden wir wieder und wieder karmisch bedingte Existenz schaffen, das immer mit Geburt und Tod verbunden ist. Also, zusammengefasst, solange wir mit Nichtwissen verbunden sind, gibt es betrübter Geist. Betrübter Geist manifestiert sich als Nichtwissen, als Durst und als Anhaften. Wenn Geist betrübt ist, werden wir immer etwas suchen, an etwas anhaften und machen wir mehr und mehr Taten, die mit Nichtwissen verbunden sind. Und so produzieren wir Wille-Formationen, und neue durch Akkumulation von Willenformationen neue karmische Existenz und neue an Karma gebundene Bewusstsein. Karma erzeugt Bewusstsein und Bewusstsein wieder an Karma gebundene Bewusstsein wieder erzeugt Karma. So, ob wir davon bewusst sind oder nicht, laufen wir immer weiter. Und wo laufen wir? in diesem Resultat von diesem Karma und von Bewusstsein, das mit an Karma gebunden ist und an Nichtwissen, Durst und Anhaften, ob wir uns das wünschen oder nicht, wird immer, das ist Gesetz von bedingten Entstehung, wird immer, immer wieder zustande kommen, Körperlichkeit und Geistigkeit, das immer, ob wir uns das wünschen oder nicht, immer durch Vergänglichkeit und Leiden mit Vergänglichkeit, das durch Vergänglichkeit geprägt ist, bedrückt. Dann die fünf Sinnen und die Objekte von den fünf Sinnen, an denen wir anhaften werden, die dann produzieren Kontakt oder Berührung und Gefühle, an denen wir anhaften werden. Und so dreht sich das Rad des Lebens in Nichtwissen. Wenn man weiß über die Natur der Welt, so die Lehre von Buddha, die Lehre von Buddha unterscheidet sich von anderen Religionen, indem man, damit man zur Befreiung kommt von Leiden, was Ziel von allen Religionen ist, muss man die Natur der Welt, eben Leerheit, durchdrängen. Wenn deswegen der gute Arahat Gavampati sagt in Satcha Samyutta, wenn man Leiden verstanden hat, was für Leiden, das mit Vergänglichkeit verbunden ist, versteht man auch, ob man sich das wünscht oder nicht, versteht man durch Einsicht ganz klar die Ursache von Leiden. Wenn man die Ursache von Leiden klar sieht, versteht man Ende von Leiden. Wenn man Ende von Leiden klar sieht, versteht man auch ganz klar, ob man sich das wünscht oder nicht, den Weg, der zu dem Ende von Leiden führt. Also die vier edle Wahrheiten kann man nur dann, was der Inhalt von Befreiung ist, Objekt von Befreiung ist, kann man nur durchdringen, indem man die bedingte Entstehung als Leerheit durchgedrängt hat. Also Befreiung kommt von Wissen. Und bedingte Entstehung in Leiden, Buddha erklärt, fängt an mit Nichtwissen. Bedingte Entstehung im Sinne von Freiheit entsteht dann durch Wissen. Nur Wissen kann Nichtwissen beseitigen. Und wenn Wissen da ist, wird das Bewusstsein nicht mehr an Karma und Befleckungen des Geistes gebunden. Und das ist die Natur der Freiheit nach der Lehre von bedingten Entstehung. Wir lassen ein bisschen Zeit für die Fragen. Es gibt viel, viel zu erklären. Das Wesentlichste habe ich erklärt und hoffentlich wird es von Nutzen. Wichtig ist zu, ich habe nur die ersten Schritte von dem Weg zur Freiheit erklärt. Erster Schritt ist, man muss unbedingt lernen, den Geist zu sammeln. Nur der gesammelte Geist hat die Fähigkeit, die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Der gesammelte Geist wird immer verglichen mit Flamme einer Lampe, das nicht wackelt. Wenn die Flamme einer Lampe nicht wackelt, die Objekte in dem Raum und nach der buddhistischen Lehre, unser Raum, Anfang und Ende der Welt kann man nur in sich selbst finden, sagt der Buddha, in diesem kleinen Körper, das wir besitzen. Leiden, Ursache von Leiden, Ende von Leiden und der Weg von Ende von Leiden auch kann man nur in sich selbst finden. In den Büchern wird man es nie wohl finden können, obwohl die Bücher sehr nützlich sind. Also, wenn die Flamme der Lampe nicht wackelt, kann Weisheit erscheinen. Weisheit wird immer mit Licht repräsentiert. Und durch dieses Licht, das nicht wackelt, sieht man die Objekte im Raum, in unserem Körper und Geist, was unser Raum ist, sehen können. Die weisen Männer behaupten, dass unser Raum sehr groß ist, unbeschränkt ist, aber wir erleben es sehr klein, indem wir kleinen Geist benutzen, nicht großen Geist. Die Natur des Geistes, so lehren alle weise Männer, nicht nur im Osten, auch im Westen, ist unbegrenzt. Die Begrenzungen des Geistes haben wir selbst auf den Geist aufgesetzt. Wenn der Geist Konzentration hat, Konzentration ist wie ein Mikroskop. Was man unter dem Mikroskop sieht, vergrößert sich, wenn man einen elektronischen Mikroskop hat, vergrößert sich sogar millionenmal. Ist das möglich? Also die Möglichkeiten des Geistes sind unbegrenzt. Und diese Möglichkeiten öffnen sich, wenn man die Sachen sieht, wie sie wirklich sind. Dieser kleine Geist, das an Befleckungen und Karma gebunden ist, sieht es eben nicht. Dann zweiter Schritt, wenn man Konzentration hat, muss man untersuchen, wie wir schon gesagt haben, was eigentlich die Inhalte von unserer Erfahrung in der Welt ist. Und dann, wenn wir es durch den Geist, das durch Unwissen und Karma produziert ist, sehen, wir sehen, dass unsere Welt ist produziert von nichts anderes als Nichtwissen, Karma, Durst, Anhaften. So war es früher, so ist es jetzt, durch dies ist unsere Körperlichkeit und Geistlichkeit zustande gekommen. Wenn sie da ist, kommen die Sinnenobjekte zustande. Wenn die Sinnenobjekte da sind, kommt dann Berührung zustande. Wenn Berührung da ist, kommt Empfang von der Welt zustande. Wenn Empfang da ist, Empfang von im Sinne von angenehm und unangenehm, solange wir an diese an, durch Nichtwissen und Durst und Anhaften gebundene Geist gebunden sind, kommt immer neue karmische Existenz und neue Geburt und neue Tod. Wenn man sieht die Bestandteile von unserer Erfahrung in der Welt, sieht man auch dann, wie diese Bestandteile bedingt sind. Wenn man sieht, wie sie bedingt sind, sieht man auch, dass die bedrückt, was bedrückt sein von Vergänglichkeit bedeutet. Wenn man sieht, was bedrückt sein von Vergänglichkeit bedeutet, sieht man auch die andere Seite, die Seite von Befreiung. Das ist dann Wissen. Dieses Wissen ist Wissen, wo die vier edle Wahrheiten zusammenkommen. Diese vier edle Wahrheiten nur zusammenkommen können, indem man die Wahrheit von Leerheit durchgedrängt hat. In der Wahrheit der Leerheit eben befindet sich Prozess von Entfaltung im Sinne von Nichtwissen, auch Prozess von Entfaltung im Sinne von Wissen. Einer fehlt zu Leiden, andere fehlt zu Glückseligkeit, wahre Glückseligkeit, zu wahre Fülle. Die Weisheit von Leerheit, die Weisheit von Nirvana ist unbegrenzt. Aber die Weisheit, die wir durch die Sinnen, die an Körper gebunden sind, ist begrenzt. So mache ich Schluss hier. Dann das, was sieht die ichlose Natur von den Prozessen, von den bedingten Prozessen, ist nichts anderes als Vipassana. Und Vipassana heißt sehen die wahre Natur von Ichlosigkeit. Und Ichlosigkeit, so die Lehre von Buddha, der Buddha hat es nicht empfunden, das ist der Zustand der Dinge in der Welt. Und es wird immer betont, ob ein Buddha da ist, der es erklärt, oder nicht da ist, der erklärt, dieser Zustand steht. Ob wir uns das wünschen oder nicht, es ist da. Es nur hängt von uns, ob wir diese Weisheit entwickeln, diesen Zustand unmittelbar erfahren. So, jetzt Schluss. Na gut. Habe ich gut zusammengefasst, aber Sie Nutzen davon bekommen. Dann jetzt diejenigen, die an dem Kurs teilgenommen haben, nehmen Sie das, dann fassen Sie das zusammen mit den verschiedenen Einsichten in den verschiedenen Schulen über dieses Gesetz von bedingten Entstehung und Sie bekommen dann ein ganzes Bild von der Buddha-Lehre. Und dieses ganze Bild ist besonders wichtig. Wenn man das hat, dann egal welche Meditation man praktiziert, man wird es richtig praktizieren. Nicht im Sinne von klein machen einen anderen, sondern im Sinne zu die wunderschöne Lehre von Buddha zu vertiefen. Na gut. Immer füge ich etwas zu. Jetzt ist an euch, etwas zuzufügen. Bitte, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann gibt es Fragen darüber. Meinen Sie, ist das so oder nicht? Ist das die Welt voll? Ist die Welt voll oder nicht? Bitte sehen Sie in sich selbst. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, die bedingte Entstehung beginnt ja mit Unwissenheit Nama Rupa. Das heißt, alles Weitere ist an Rupa gebunden. Das heißt, auch aber nicht in zum Beispiel in Arupa Loka, da wird es nicht. Da gibt es bedingte Entstehung nur durch 4 Khandas, nicht 5 Khandas. Ah ja. Aber jetzt, also die konkrete Frage ist, wenn die, also wenn man die Nidana-Kette, die Sie ja heute wunderbar voran rückwärts gewirkt haben, wenn wir die Nidana-Kette sehen, dann ist Gefühl an Kontakt gebunden, Kontakt wiederum an Rupa gebunden. Was geschieht im Moment des Todes, wenn also sich Bewusstsein vom Körper löst? Wenn sich Bewusstsein von, hängt von der Schule, wie Sie wissen, Alaya Vijnana ist ein bisschen anderes, und da gibt es nur Bewusstsein. Und nach der Abhidhamma-Lehre, unsere letzte Objekt von bewussten Geistesvorgang, sinnlichen oder geistigen, im letzten Moment von, im letzten bewussten Moment erfahren wir entweder Zeichen von Karma, das wir früher gemacht haben, oder Zeichen von Schicksal, wo wir geboren werden, oder Zeichen von Instrument, von mit dem wir Karma gemacht haben. Und dann je nach, was wir im letzten Moment, deswegen dieser letzten Moment von Bewusstsein ist besonders wichtig, das wird dann Objekt von den der Grundlage der Bewusstsein im nächsten Leben. Immer damit dieser Prozess von Geburt und Tod existiert, muss da die Grundlage von Bewusstsein da sein. Diese Grundlage von Bewusstsein heißt dann Bhava Anga. Anga hier als Ursache. Ursache von Existenz ist diese Resultante Vipaka, Resultante Bewusstsein. Diese Resultante Bewusstsein heißt als Objekt der letzte aktive Prozess von Bewusstsein in früheren Leben. Und diese haben wir das Bewusstsein, das sich wieder druckt, so wie man ein Segel macht, wird ein neues Leben gedruckt, dann bringt mit sich alle Eindrücke, die da früher waren. Die haben sich gesammelt, zusammen mit diesem karmischen Bewusstsein. Bhavanga ist die Grundlage von Bewusstsein. Wann existiert Bhavanga? Bhavanga existiert sozusagen in jeder Zeit. Das ist die Grundlage von die Ursache von unserer Existenz. Und von Bhavanga dann entwickeln sich die aktiven Geistesprozesse, indem wir, wenn es Geistesprozess ist, dann kommt Objekt unmittelbar von Geist selbst. Wenn es 5 Sinnenobjekten, dann kommt es von draußen sozusagen, von Sehen, Hören und so weiter. Dann Geistesprozessen, gibt es 2 Sorten von Geistesprozessen, die an unmittelbar gebunden sind an das, was wir mit den Sinnen gesehen haben, und die Geistesprozesse, die unabhängig sind von den, zum Beispiel, wenn wir denken an was Wahrheit ist, dann sind wir nicht an abstrakte Sachen. dann sind wir gebunden an, nicht gebunden an Sinnenprozesse. Und Berührung gibt es auch, dann die Berührung durch Sinnen und Berührung durch Geist. Und die Berührung durch Geist ist natürlich viel feiner. Und Berührung durch Sinne ist sehr grob. Indem die Berührung durch Sinne ist sehr grob, deswegen die Sinnenbewusstsein hat keine Möglichkeit zur Konzentration und zur Weisheit. Das ist verglichen mit dieses Hörner hat, nicht Kuh, sondern Rem, wie sagt man auf Deutsch, vergessen schon. Der Bock, Bock, Bock sagt man, ja, ist richtig. Wenn ich zwei Bäcker, Bock, Bäcker, Becken, zwei Becken sich so mit sich streiten und mit den Hörnern sich reiben. Genauso ist, wenn wir durch die Sinnen, Sinnenobjekte erfahren. Wenn wir mit Geist erfahren, dann ist es so wie zwei Baumwolleballen, die sich berühren. Indem wir mit den Sinnen diese Berührung so grob ist, dann wir die Sinnen, wie ich erklärt habe, die Sinnen, die fünf Sinnen haben keine Möglichkeit zur Konzentration und Weisheit, weil so grob die Berührung ist. Nur die weiche Berührung dann kann zu Ruhe kommen, wenn man Konzentration und alle die Ursachen von Konzentration anwendet, die wir erklärt haben. Hoffentlich erinnern Sie sich noch daran. Das ist richtig verstanden, dass Bhavanga dann nicht an Rupa gebunden ist. Bhavanga ist an Rupa gebunden. Nach der Theorie von Theravada, Hadaya Vatu, diese Herzding ist die Grundlage des Geistes. Nach der Lehre von den Suttas, Bhavanga in der Tat, obwohl es nicht erwähnt ist, aber es wird verstanden so, ist die Grundlage des Geistes. Aber in Abhidharma-Lehre und in den Kommentaren wird es dann diese Hadayavatu, das nur indirekt in Patana, im letzten Buch von Abhidharma erwähnt ist. Die Rupa, die bedingt. Aber welche Rupa wird nicht gesagt, das nur in den Kommentaren. Ah, ja. Okay. Und diese Rupa, das Geistlichkeit bedingt, wird manche Kommentare erklären, das als Nervsystem, das sich im Herz sozusagen Herzchakra befindet. Und Sie haben gesagt, dass jetzt sogar die Wissenschaft kommt ein bisschen zu ähnlichen Ansichten. Also nach der buddhistischen Lehre, Gehirn ist nur Hilfe, also Stutz für Tätigkeit des Herzens. das ist auch sehr wichtig. Nach der buddhistischen Lehre, unsere Unterscheidung in der Welt richtet sich nach unseren Gefühlen. Das, was der Geist unterscheidet, sind die Gefühle, angenehm, unangenehm und neutral. Und danach richten sich dann die Wahrnehmungen, die Wille und Willefaktoren. Diese Einsicht war immer da in chinesischer Philosophie auch, in indischer Philosophie, in den Upanishaden. Die Grundlage des Geistes ist Herz, nicht Gehirn. Aber im Westen behaupteten sie, bis jetzt, so sieht es aus, jetzt ändert sich ein bisschen, dass alles hängt vom Gehirn ab. Das ist dann materialistische Auffassung. So, unser Dasein in der Welt ist durch unsere Gefühle beherrscht. Wenn wir anhaften an die Gefühle, anhaften wir an die Welt. Wenn wir nicht anhaften an die Gefühle, sind wir frei von der Welt. Dann sehen wir die große Fülle. Kleine Geist an kleine Gefühle verbunden, große Geist an große Gefühle verbunden. Deswegen ist es so wichtig, die großen Gefühle zu entwickeln. Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Das ist auch die Stützpunkte der Weisheit. Große Gefühle, Stützpunkte der Weisheit, kleine Gefühle, Stützpunkte von Unwissen. So bewegt man sich in Samsara. Wer hat noch Fragen? Wenn keine Fragen, dann übertragen wir Verdienst an alle Wesen. Hoffentlich, was hier gesagt wurde, wird von Nutzen. Und Nutzen heißt, dass ihres Leben dadurch glücklicher wird, indem sie verstehen, dass dieses Leiden nur durch Ignoranz, Nichtwissen verursacht ist. Das ist eine sehr optimistische Einstellung, aber in dem Buddhismus missverstanden wurde, haben im Westen sogar die weise Männer behauptet, dass Buddhismus hat pessimistische Einstellung zu der Welt. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Einfach muss man die Welt verstehen, dann größere Optimismus gibt es nicht. Die Welt ist Fülle, aber wir sehen nicht die Fülle durch unsere kleinen Gefühle und die kleinen Geister befinden. Verursachen. Na gut, dann übertragen wir Verdienst. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyantang Anumoditwa Chiramrakantu Lokasasanang